A. Hier ist die Reparaturwerkstatt Helmut Schildkamp. Unser Telefon ist im Moment nicht besetzt. Sie können eine Nachricht hinterlassen oder Sie können uns unter folgender Telefonnummer erreichen. München 88835.